Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein festes Thema. Das Thema heißt der sechste Sinn. Und ich möchte sehr gerne mit euch sprechen über Geistererscheinungen, über Spukerlebnisse, über Hellsehen, über Telepathie, über Engel und über das Böse. Wenn ihr auch gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050, unsere kostenfreie Nummer für euch, oder ihr mailt ganz einfach domian@wdr.de. Der sechste Sinn. Wer hat Erfahrungen mit solchen übersinnlichen, übernatürlichen Geschehnissen und Dingen? 0800 220 5050. Die erste Anruferin heute Nacht ist die Sonja. Sonja ist 47. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Domian. Hallo Sonja, schön, dass du da bist. Ja, freue ich mich auch, dass ich durchgekommen bin. Zum sechsten Sinn hast du dich gemeldet. Ja, zum sechsten Sinn. Ja. Warum? Ja, ich bin Hellseherin, kann einige Sachen voraussehen. Habe auch schon so einiges von der Regie erzählt. Mhm. Und ich habe so viele Dinge zu erzählen. Ich könnte über Voraussehung erzählen, ich könnte über Träume erzählen, ich könnte über Telepathie, ich könnte auch über Engelserscheinung erzählen. Aber das, ich müsste normal ein Buch schreiben, um das alles so... Du bist Hellseherin, fang mal einfach damit an. Ja. Was kannst du sehen? Ich könnte zum Beispiel mit 20 Jahren einen Mord voraussehen. Meine Mutter hört jetzt wahrscheinlich zu und ihr werdet wahrscheinlich jetzt die nackten Haare hochnehmen, weil sie das miterlebt hat. Die Voraussagung war, also ich war 20 und sie ist mit dem Bekannten nach Spanien gefahren und ich habe das aber auch schon vorausgesehen, dass dem Bekannten was ganz Schlimmes passiert, also dass er umgebracht wird. Wie hast du das vorausgesehen? Ist das einfach so über dich gekommen? Hast du dich das konzentriert? Ist über mich gekommen, ja. Ich lege ja auch Karten, aber das ist, das kommt so einfach über mich. Ich sehe Bilder. Ich kann das so ganz schlecht beschreiben oder ich fühle irgendetwas. Also ganz normal im Alltag, plötzlich hast du so ein Gefühl, dass da was Schlimmes passieren würde mit der Person. Ja. So auch in diesem Fall, von dem du gerade erzählen willst. Ja, genau. Das ist das Schlimmste, was ich bisher gesehen habe. Ich habe schon andere schlimme Dinge auch gesehen. Mhm. Aber erzähl den Fall mal weiter. Du bist, also deine Mutter ist mit diesem Bekannten nach Spanien gefahren. Ja. Und ich hatte gespürt und hatte noch vorgewarnt, dass sie nicht fahren sollten oder fliegen sollten nach Spanien, weil eben der Bekannte getötet wird. Und der Bekannte hat damals noch ein bisschen Spaß gemacht und gesagt, er könnte aus einem Auto aussteigen, würde sich im Fuß brechen, das könnte immer was passieren. Ach, du hast es auch dem Bekannten gesagt? Natürlich, er sollte auch gewarnt werden. Er wollte gewarnt werden, das heißt... Nein, er sollte gewarnt werden. Mhm. Nicht, also meine Mutter hat ihm das gesagt, weil ich das ihr gesagt habe. Aber er hat es leicht zur Seite gewischt. Ja, er hat zur Seite gewischt. Ja. So, und was ist dann passiert? So, und dann waren sie in Spanien gewesen. Die erste Woche verlief alles ganz toll, war auch ganz gut gewesen. Mhm. Und dann habe ich eine Nacht, ich habe bei meiner Mutter damals noch gelebt, grausame Geräusche, also was heißt grausame Geräusche? Also es hat gepoltert, es war einfach unheimlich. Mein Gefühl war ganz schrecklich, ich musste den Bekannten anrufen und keiner hat mir wirklich geglaubt, dass er zu diesem Zeitpunkt getötet wurde mit 21 Messerstiche. Meine Mutter hat ihn damals aufgefunden. Also er ist dann tatsächlich getötet worden. Ja. Und Tatzeit hast du quasi auch gespürt. Das ist bei dir in der Wohnung, dass hier bei dir in der Wohnung waren Geräusche und du hast irgendwas wahrgenommen. Ja, ich habe was wahrgenommen. Warum ist dieser Mann erstochen worden? Warum genau, kann ich nicht sagen. Er ist von seinen Bekannten, die ich aber nicht kannte, mit 21 Messer. Ich kann schon sagen, die wollten was von ihm, die wollten Geld, die wollten Schmuck. Er hat es nicht wahrscheinlich gegeben, denke ich mal. Und dann haben sie ihn getötet. Meine Mutter war normalerweise mit in dem Plan. Ja. Ich habe damals meine Mutter beauftragt, sie sollte mir eine Jacke, eine besondere Strickjacke kaufen. Und sie ist dann überall suchen gegangen. Sie wäre normalerweise zu diesem Tatzeitpunkt in diese Villa oder Apartment gewesen. Achso, es ist dann am Tage passiert. Ja. Ja. Und dann kam deine Mutter zurück und hat ihn dann gefunden. Ja, sie hat ihn gefunden. Sie wurde auch als Mörderin, sie wurde verhaftet. Eine kleine, zierliche Person von 1 Meter, ich sag mal 60. Mhm. Das habe ich aber auch alles gesehen. Das ist ja ein unfassbarer Vorfall, dass du das so klar vorhergesehen hast, dass er... Ganz genau so klar. Ich habe auch die Mörder gesehen. Ich wusste, und dadurch wurden sie gefasst, weil der Bekannte von meiner Mutter war noch in Deutschland gewesen, ist nach Spanien, weil er meine Voraussehung auch wusste und die hatten mich von Spanien nach Deutschland Moment, angerufen. Nicht so viel, sonst kommen wir durcheinander. Du hast den Mörder auch quasi hell gesehen? Ja, 2 Stück waren das. Waren das Deutsche oder waren das Spanier? Das waren Deutsche gewesen. Das waren auch Bekannte von deiner... Das waren Bekannte, aber die kannte ich nicht. Ich wusste nicht die Bekannten von diesen Bekannten. Aber wenn du sie nicht kanntest, kannst du sie ja nicht irgendwie erkennen können. Doch. Wie? Ich habe sie vor meinen Augen gesehen. Du hast sie vor deinen Augen gesehen. Es waren für dich da, aber fremde Menschen. Es waren fremde Menschen, waren für mich da. Und wie konnten die dann dingfest gemacht werden? Der Bekannte hatte damals von Spanien nach Deutschland mich angerufen und weil ich die Sache ja vorausgesehen hatte, dass dieser Mann umgebracht wird, haben sie natürlich nicht mehr gezweifelt und sie hatten gefragt, ob ich auch sehen könnte, wer das ist. Und ich habe nur halt die Haarfarbe beschrieben von beiden und so die Tür. Wer hat das gefragt? Die Polizei? Ja, nicht direkt die Polizei. Der Bekannte, der hatte mich angerufen und er hat das dann hinter die Polizei gesagt. Und die Polizei konnte so mit vermitteln, wie das sein könnte, weil zu dem Zeitpunkt... Ich verstehe, das heißt, du hast eine klare Personenbeschreibung gemacht das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ja, ich könnte noch mehr erzählen. Also lass mich einfach ein paar konkrete Fragen stellen. Ich glaube, dass du so viel zu erzählen hast, dass wir da gar nicht zurande kommen. Betreibst du diese Hellseherei professionell? Hatte ich eine ganze Zeit lang professionell betrieben, also für Schausteller und für sogar Ärzte politisch. Und nur da kam für mich eine schwerwiegende Krankheit dazu, die ich auch selber erkannt habe. Ich habe mir selber das Leben gerettet. Also du kannst für dich selbst auch hell sehen? Ja, ich kann. Und gehst dem Ganzen im Moment professionell nicht mehr nach? Nein, im Moment, meine Krankheit hat mich ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Was ist das für eine Krankheit? Das ist eine Diabetes. Ja. Sonja, sind das immer einfach so Eingebungen oder kannst du dich auf einen Menschen konzentrieren? Kann ich auch, ja. Also man könnte zu dir kommen und du setzt dich vor diesen Menschen und dann tut sich irgendwas. Ich kann da noch ein Beispiel geben. Eine Frau kam zu mir vor Jahren. Ich habe gesehen, dass sie Probleme mit ihrer Beine hat. Also es war nicht sichtbar so zu sehen. Ich habe es gespürt. Und ich habe ihr auch geraten, zum Arzt zu gehen, weil ich bin ja selber kein Arzt und würde auch nicht jemandem was sagen. Ich habe aber eben halt gespürt, da war was nicht in Ordnung. Sie wäre 2 Tage später tot gewesen. Sie hätte eine Thrombose bekommen. Sprichst du dann viel mit diesen Leuten oder kannst du es einfach so wahrnehmen, wenn du nur in der Nähe der Menschen bist? Wenn ich in der Nähe der Menschen bin, kann ich das auch schon sehen. Ich kann das auch spüren, was wir für Probleme haben. Mhm. Nur das ist für mich schon langsam ein Problem, weil wenn ich zu nah an gewisse Menschen rankomme, auch wenn ich Karten lege, ich muss einen gewissen Abstand haben, dann sehe ich eben oder spüre ich auch die Schmerzen, die Probleme und die übernehme ich dann auch. Mhm. Also du empfindest die dann auch? Das empfinde ich dann auch. Das heißt, das ist eine Gabe, eine Fähigkeit, die du hast, die dir eigentlich auch zu schaffen macht oder auch Angst macht? Angst würde ich nicht sagen. Ich habe ja damit gelernt zu leben. Mhm. Ich mache das ja schon so viele Jahre. Aber es ist anstrengend. Es ist anstrengend, aber du siehst ja auch, so wie wir es gerade gehört haben, eben auch schlimme Dinge voraus. Ja. Ist das nicht schwierig, damit umzugehen? Nein, wie ich schon gerade sagte, man lernt damit umzugehen. Nur man will auch einiges selber für wichtig wahrhaben. Man fällt auch noch selber, ich persönlich, noch auf der Nase, wenn ich Menschen erkenne und trotzdem mich noch blenden lasse. Weil ich noch ein bisschen sage, ich möchte vielleicht menschlich sein. Ich möchte nicht immer, ich verdränge das dann auch in dem Moment. Aber meistens habe ich immer recht mit meiner Aussage. Oder. Also im Moment gehst du der ganzen Sache nur so... Also es liegt eigentlich brach. Du betreibst das nicht gezielt irgendwie. Ich möchte das aber wieder ganz gezielt einsetzen, weil jetzt habe ich mich ein bisschen erholt und möchte gerne wieder da rein. Ja. Ich möchte Menschen helfen. Ja. Nimmst du Geld dafür? Hast du Geld dafür genommen früher? Ich habe früher dafür Geld genommen, aber ganz wenig. Also es war nicht fair gewesen. Ja. So wie die Leute geben konnten. Also ich habe keinen ausgebeutet. Normal hätte ich mit meiner Begabung, ich bin ja kein Scharlatan. Ja. Aber die Leute, die Hilfe brauchten, die habe ich dann eben halt geholfen. Mhm. Das war sehr wichtig auch für mich. Kannst du, nun haben wir über Hellsehen gesprochen, hast du irgendwelche anderen Fähigkeiten, Gaben auch noch? Ja, ich habe viele. Ich habe die letzte Geschichte, die ich habe, die ist noch nicht so ganz lange her. Einmal war das eine Engelerscheinung gewesen, die ich im eine Traum hatte. Engelerscheinung? Ja, aber im Traum jetzt. Mhm. Und zwar, das ist eine ganz interessante Geschichte. Kann ich auch alles beweisen, was ich erzähle. Ich habe im diesem Jahr Januar einen Hund verloren. Mhm. Den hatte ich 8 Jahre gehabt. Mhm. Und das war so traurig gewesen. Ich kam da gar nicht drüber weg und wollte keinen Hund mehr. Mhm. Wie ja jeder Tierliebhaber so ist. Und die Bekannten sagten an, du musst wieder ein Tier haben. Und dann hatte ich irgendwann mal einen Traum gehabt. Es kam ein Engel, also mit großen Händen, und gab mir einen schwarzen kleinen Hund. Und ich sagte im Traum, nein, ich will nicht, ich will nicht. Und der Bekannte sagte immer, du schriebst immer, du willst nicht, du willst nicht. Ich sag, es kam da so ein Engel, hat mir einen Hund gegeben. Und dann irgendwann mal habe ich in der Zeitung rumgeblättert und habe dann, jetzt habe ich wieder einen kleinen Hund. Na gut. Namens Angel, muss ich dazu sagen. Ja, weißt du, sowas kann ja jedem von uns auch passieren, dass man so einen Traum hat und dann findet man auch so ein Tier. Ja, aber das ist noch nicht alles gewesen. Mhm. Das ist nicht jetzt so, ich war ja noch nicht zu Ende gewesen. Ich mache es jetzt mal ganz kurz. Mhm. Ich habe dann zufälligerweise diese Annonce gelesen und bin dann zu dieser Züchterin hin und wollte diesen Hund normalerweise Gina genannt haben. Mhm. Und von Papierer her hieß dieser Hund Angel. Da ist der Zusammenhang. Da ist der Zusammenhang. Ja, verstehe. Mhm. Und dieser Hund hat mich wieder aufgepäppelt, das wollte ich dazu sagen. Ah, verstehe. Also mir ging es nämlich sehr, sehr schlecht. Ja. Hätte ich diesen Hund nicht gehabt, wäre ich wahrscheinlich auch zusammengebrochen. Mhm. Wie ordnest du das für dich ein? Bist du ein gläubiger Mensch? Bist du eine Christin? Ich bin ein sehr gläubiger Mensch, aber was heißt Christin? Doch, ich glaube. Ich glaube an Gott, ich glaube an Engel. Klar, sonst könnte ich diese Sache gar nicht machen. Du glaubst an das Gute. An das Gute, genau. Und bist auch bemüht, so habe ich das ja gerade verstanden, dass du diese Fähigkeit dann auch im guten Sinn und für die Menschen einsetzt und nicht gegen die Menschen oder dass du da groß Kapital rausschlägst. Nur weiße Magie. Hm? Ja. Kein Kapital, dann wäre ich jetzt reich und mit einer Villa. Sonja, das fand ich sehr interessant. Ich bin ja, weißt du, vielleicht auch generell sehr skeptisch eingestellt. Ja, aber wenn du mich kennenlernen würdest, wahrscheinlich nicht mehr. Nein. Aber ich weiß, dass es definitiv auch solche Dinge gibt. Das stimmt. Definitiv. Mhm. Schön, dass du angerufen hast. Vielen Dank. Ja. Und alles Gute wünsche ich dir. Gute Besserung und dass du wieder vielleicht mit dieser Gabe auch viele gute Dinge tun kannst. Ja, klar. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht heißt der sechste Sinn. Ich möchte gerne mit euch über Geistererscheinungen sprechen, über Spukerlebnisse. Über Hellsinn haben wir gerade gesprochen, über Telepathie, über Engel, über das Böse. Wenn ihr Erfahrungen schon mal gemacht habt mit übersinnlichen Phänomenen oder Ereignissen oder Dingen, die ihr euch gar nicht so erklären könnt und die euch vielleicht auch Angst machen, weil ihr eigentlich sehr rational eingestellt seid und sowas für Humbug haltet, dann meldet euch bei mir 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Dörte begrüße ich herzlich. Dörte ist 36. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Dörte. Du hast dich zu unserem Thema gemeldet. Warum? Ja, ich hatte vor 2 Jahren ein Erlebnis mit einem Medium, eine Frau, die also ein Medium ist und mit dem Kontakt mit Jenseits herstellen kann. Ja. Ja, und also ich hatte meine Mutter verloren, 96, und mein Vater 2002, und bin damit nicht klargekommen mit der Trauer. Also ich konnte nicht richtig trauern und hatte immer Depressionen, und ich hatte diese Frau im Fernsehen mal gesehen. Mhm. Und also mehrmals, und ich fand das beeindruckend, wie sie so da die Leute geholfen hat und alles. Darf ich mal kurz fragen, wo du sie im Fernsehen gesehen hast? Ja, das war in einer Talkshow. In einer? Mittags. Achso. Die jetzt nicht mehr so häufig sind. Hm? Aber nicht in diesen albernen Nachtsendungen, wo die da... Nee, sowas nicht. Nee, das nicht. Ja, okay. Und dann hatte ich mich mit der Frau mal in Verbindung gesetzt. Also man kann mit ihr ja persönlich sich treffen mit ihr oder per Telefon. Und weil das mit dem Telefon billiger war, habe ich das genommen. Ja, und dann, also das war für mich sehr beeindruckend. Was ist da passiert? Also das war, diese Frau hatte nichts, keine Daten von mir, gar nichts. Also sie wusste gar nichts, keine Fotos von den Verstorbenen, und sie fing dann gleich an. Also dass da eine Person gekommen ist, und das war meine Oma. Hast du denn gesagt, dass jemand verstorben ist? Ja, ich habe das gesagt, ich möchte mit den Verstorbenen in meiner Familie sprechen. Hast du aber näher nichts gesagt? Nichts weiter, nein. Und als erstes kam dann bei ihr sozusagen meine Oma. Also die kannte ich gar nicht richtig, da war ich 3 Jahre, als sie starb. Aber ich kann mich noch erinnern. Und diese Oma, die sagte zwar also auch zu mir, das kann also nicht jeder glauben, aber dass diese Frau mich immer beschützt. Also das fand ich schon sehr gut. Aber das ist noch kein Beweis. Und dann kam eben noch die Lieblingsperson von mir, mein Opa. Den du gekannt hast? Ja, den kannte ich sehr gut, das war mein liebster Mensch. Und da war das schon deutlich, ja. Also er hatte dann Beispiele genannt, was wir früher alles so gemacht haben, gespielt. Und dann hat er auch erzählt, hier, seine Mutter hat ihn abgeholt, also als er gestorben war. Wie habe ich mir das vorzustellen, Dottie? Du telefonierst mit diesem Medium. Ja. Nimmt die dann plötzlich die Stimme von deinem Opa an oder sagt die, der Opa erzählt mir gerade das und das? Ja, so war das. So, also, in der er Richtung. Er sagt mir gerade oder er zeigt mir gerade, so hat sie das gemacht. Ah ja. Ja. Und ja. Was war denn da so bei dem Opa zum Beispiel, was dich sehr überzeugt hat, was diese Frau nun wirklich nicht wissen und auch nicht raten konnte? Ja, also er sagte, Hermann ist auch hier. Und das ist ein Bruder von ihm, der er wohl sehr geliebt hat. Und das war eben ein Zeichen, der ist im Krieg gefallen und von dem hat er viel gesprochen und es war wohl für ihn eine große Freude, ihn da wieder zu sehen. Und du hattest bei der Frau überhaupt nichts von einem Hermann erzählt? Gar nichts, nein, sie kannte nichts. Ja. Oh, da ist man natürlich dann schon sehr beeindruckt. Ja, da war ich schon ganz schön platt, kann man sagen. Wie ging es dann weiter? Ja, meine Eltern kamen dann auch. Meine Mutter, da muss ich sagen, die war alkoholkrank und hat es bis zuletzt nicht zugegeben. Und hat dann aber jetzt also dem Medium mitgeteilt, dass sie hat es nicht gesagt, aber hat gesagt, also der Tod war für ihr eine Erlösung. Und da wusste ich auch Bescheid. Also das kann nur so sein. Also ich habe ja gesehen, wie schlecht es ihr ging. Na gut, das ist so ein Satz, der trifft bei ganz, ganz vielen Menschen zu, der Tod ist die Erlösung. Ja. Das würde mich noch nicht so sehr überzeugen. Ja. Mit dem Hermann, das überzeugt mich schon mehr gerade, was du erzählt hast. Ja. Ja, und mein Vater kam dann auch durch und hatte dann erzählt von seinem Tod. Also das hatte sie dann auch so erzählt. Es war nämlich nachts gewesen, da kam bei mir ein Anruf um 1:30 nachts. Und das war mein Vater gewesen. Und das habe ich nicht gewusst. Ich bin nicht gleich ans Telefon gegangen, weil immer bei mir zu Hause noch andere anriefen, so ab als Streich oder so. Und dann hatte ich hinterher solche Schuldgefühle, weil er mit dem Telefon in der Hand eingeschlafen ist sozusagen. Ach so, er hat noch kurz vor seinem Tod versucht, dich anzurufen, du bist nicht rangegangen. Genau, ja. Und ich bin damit nicht klargekommen, also das hat mich lange belastet. Und dann hatte er eben dem Medium mitgeteilt, das ist nicht meine Schuld, er war sowieso gleich nach dem Telefonieren gestorben, er hat nicht mehr viel mitbekommen, ich hätte es sowieso nicht mehr geschafft. Das hat das Medium auch erzählt, dass er nochmal telefoniert hatte? Ja. Das ist ja schon wieder verrückt. Ja, wirklich. Das ist verrückt, weil das ist so eine Besonderheit und Einzelheit, die kann man ja auch schwerlich erraten. Ja. Und nochmal gefragt, die hat nicht lange oder gar nicht mit dir vorher groß gesprochen? Nein, nur guten Abend und können wir gleich loslegen oder habe ich noch besondere Fragen? Und dann habe ich eben gesagt, ich möchte nur mit meiner Familie reden, die Verstorbenen. Hast du denn gesagt, wer verstorben war? Auch nicht, habe ich nicht gesagt. Du hast nur gesagt, ich möchte mit den Verstorbenen meiner Familie reden. Ja, ich habe extra mit Absicht, weil ich also nicht wollte, dass da irgendwie was gemacht wird oder eine Scharlatanerie oder so. Ne? Das heißt, die wusste überhaupt nicht, dass deine beiden Eltern schon tot sind. Das hätte durchaus sein können, dass dein ein Elternteil noch lebt. Ja, hat sie nicht gewusst. Nein. Sie wusste gar nichts davon. Nee, nein. Gibt es sonst noch was deine Eltern dir mitgeteilt haben über dieses Medium, was dich... Ja, das Besondere war auch noch, die hat gesagt, bei mir kommt jetzt so ein Duft rüber, ihr Vater sagt, also hat sie zu mir gesagt, daran erkennen sie ihn auch. Also das ist so ein ganz bestimmter Duft, so eine Marke, die hat sie auch genannt. Und dann habe ich gleich gelacht und genickt. Also habe ich gesagt, ja, das hat mein Vater immer genommen. Ach, das ist verrückt. Ja. Das ist ja schon gruselig. Ja. Die hat das Parfüm deines Vaters genannt? Ja. Was war denn das für ein Parfüm? Tabak heißt das. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja gut, da könnte sie jetzt auch denken, ganz viele etwas ältere Männer, na gut, das wäre schon sehr gewagt, das auszusprechen, wo es so viele Parfüms gibt. Hm. Ja, und beide Eltern, die sagten auch, also, dass ich öfters vor dem Bild stehe. Ich habe hier so ein Bild, wo ich in der Mitte bin mit meinen Eltern um mich herum. Und da stehe ich oft, wenn ich mal Probleme habe oder so, und rede mit ihnen einfach so. Das habe ich schon immer gemacht, seitdem sie tot sind. Und das hat sie dann auch gesagt. Ihre Eltern, die sehen das immer und die stehen dann immer hinter mir und lachen dann darüber. Hast du sie gefragt, wie es im Jenseits ist? Nee, das habe ich nicht gefragt. Also die hatte nur gesagt, mein Vater sagte, hier braucht man keine Steuern zu bezahlen. Und das ist ein trockener Humor von meinem Vater. Daran kannte ich ihn auch, ja, praktisch, ja, natürlich. Ja. Ja. Aber da hätte man ja noch tausend andere Fragen, ne? Wie es da so zugeht. Da hätte ich so viele gehabt, das fiel mir aber alles hinterher erst ein Jahr. Wie lange dauerte das Gespräch? Das war so etwa eine 30 Minuten. Ich könnte mir vorstellen, wenn das genau so verlaufen ist, wie du es mir gerade erzählt hast, dass du gerade, wo du dann auch noch immer in der Trauer warst, dass du deine Eltern verloren hast, dass man da hochgradig emotionalisiert und bewegt den Hörer auflegt. Ja, ich habe total geweint, ja. Also als mein Opa kam, da war ich erstmal fertig. Da musste ich eine Weile erstmal schlucken. Das ging telefonisch. Wie wurde das denn dann bezahlt? Na, das habe ich, meine Kosten sozusagen, ja. Ja, muss man das dann vorher überweisen? Oder? Hinterher, war hinterher. Das danach. Und da vertraut die dann dem Anrufer? Ja, das habe ich gestaunt, aber das macht sie so, ja. Was hat dir jetzt dieser Kontakt über das Medium mit deinen verstorbenen lieben Menschen gebracht? Also ich war erstmal richtig erleichtert. Also da waren ja mehrere Beweise bei und das hat mich irgendwie wieder ermuntert. Also ich war dann nicht mehr so depressiv. Weil? Habe ich gedacht, hätte ich früher mal gemacht. Ja, warum warst du nicht mehr so depressiv? Na, erstmal, weil mein Vater mir mitgeteilt hat, dass ich keine Schuldgefühle mehr habe. Verstehe, das ist wichtig, natürlich. Ja. Und dass sie eben noch über mich wachen, also das wurde mir so gesagt, also das war schon... Na, ich glaube auch ganz einfach deshalb, weil du dann den Eindruck gewonnen hast, dass sie in welcher Form und wo auch immer weiter existieren. Das auch, ja. Das ist ja das ganz Tröstliche, als wenn man denkt, nur es steckt heraus und vorbei, ne? Ja, genau. Ich bin ja auch ein gläubiger Mensch, aber manche Gläubige, die sehen das nicht so. Also die halten das für also von einer schlechten Seite irgendwie, wenn man damit Kontakt aufnimmt oder so. Ja, ja. Ja. Du hast das sicher Freunden und näheren Leuten um dich herum erzählt. Ja. Wie haben die darauf reagiert? Also eine Bekannte, die hat es total abgelehnt. Die hat gesagt, diese Frau hat sich vorher über mich informiert und alles. Aber das kann gar nicht sein. Also ich habe ihr selber nichts mitgeteilt. Die kannte meine Adresse nicht und gar nichts weiter. Die wusste ja auch gar nicht, dass du sie anrufst. Oder doch? Na, der Termin wurde vereinbart, also aber ganz kurzfristig, ja. Termin wurde vereinbart, das heißt, du hast da angerufen und hast gesagt, ich möchte gerne mit Ihnen sprechen und hast deinen Namen genannt. Ja. Jetzt werde ich auch schon wieder ein bisschen skeptischer. Ich meine, man kann natürlich über den Namen sehr viel über eine Person rauskriegen, sehr viel. Ja, das schon, ja. Gerade heutzutage, in Zeiten des Internets. Ich hatte gerade gedacht, dass du anrufst und die hätte sofort losgelegt. Dann wäre das ja erschlagend gewesen, der Beweis, dass da was ist. Aber so bin ich jetzt schon wieder ein bisschen skeptischer. Ja, naja, das kann sein, aber ich denke mal irgendwie, dass es doch irgendwas Wahres daran ist. Na gut, wichtig ist jetzt, finde ich, jetzt erstmal, dass es dir danach besser ging. Ja. Und dass du mit deiner Trauer besser zurande kommst. Ja. Ist es so? Natürlich, ja. Ab und zu kommt es nur noch in mir vor, aber so die Traurigkeit, aber irgendwie muss ich damit klarkommen. Ja. Ist ja auch schon eine Weile her jetzt. Vor 2 Jahren, sagst du, ne, war das? Nee, na, da hatte ich das Telefongespräch. Genau, ganz genau, ja. Warst du versucht, ich meine, wenn man einmal sowas erfährt, ist man dann nicht irgendwie vielleicht so ein bisschen gierig, noch mehr zu erfahren? Warst du versucht, diese Frau normal anzurufen? Ja, ich möchte es noch mal machen irgendwann, ja. Hatte ich mir schon vorgenommen, weil hinterher, da fallen ihm doch noch viele Fragen ein, die man hätte stellen können. Ja. Also, interessante Geschichte. Für dich war es eine gute Erfahrung und du hast besser den Tod deiner Eltern verarbeitet. Insofern ist gegen die ganze Sache nichts einzuwenden, würde ich erstmal so sagen. Ja. Schön, dass du uns angerufen hast und uns das erzählt hast. Vielen Dank, Dörte. Ja. Alles Gute. Ja, danke ebenfalls. Dankeschön, auf Wiederhören. Und herzlich willkommen, Lutz. Hallo, Lutz. Hallo, Domian. 30 Jahre, stimmt's? Ja, richtig. Ja. Hast du auch irgendwas Merkwürdiges bemerkt, erlebt? Ich persönlich habe nichts gesehen, aber ich war dabei, als jemand was gesehen hat. Mhm. Es war so, meine Großmutter lag im Sterben, also es ist ein paar Jahre her. Mhm. Und ich bin, als ich davon gehört habe, dass sie eben sterben sollte, also dass es nicht mehr lange dauern würde, wohl nur noch ein oder zwei Tage, bin ich sofort, als meine Mutter mir das erzählte, vom Arbeitsplatz aufgestanden und zum Pflegeheim, in dem sie lag, hingefahren. Mhm. Weil mir war es ein paar Jahre vorher passiert, dass mein Großvater kurz bevor ich kam gestorben war und das sollte mir nicht wieder passieren. Ja. Und du wohntest auch in der Nähe? Das war nicht so wahnsinnig weit. Mhm. Ich bin dann also da hingefahren. Und sie ist in einem Pflegeheim halt. Meine Großmutter war zu dem Zeitpunkt schon seit 5 Jahren an Alzheimer erkrankt. Mhm. Und hat auch eigentlich niemanden mehr richtig erkannt. Also meine Mutter hat sie noch hin und wieder erkannt, aber mich hatte sie auch schon nicht mehr richtig so im Sinn. Mhm. Ich bin dann dahin und es ist so ein Heim mit so, es wird von der katholischen Diakonie geführt und sowas. Und da war halt eine Pflegeschwester. Und ansonsten war da in der Wohngruppe aber nichts los und ich bin dann in das Zimmer meiner Großmutter, habe mich da hingesetzt. Lag sie allein in dem Zimmer? Ja, sie haben alle Einzelzimmer da, so in wohngruppenmäßig aufgeteilt. Mhm. Ich bin dann also da rein, habe mich zu ihr gesetzt und habe mich ein bisschen mit ihr unterhalten. Ich war ein bisschen überrascht schon, dass sie mich tatsächlich auch erkannt hat. Also es war ein bisschen seltsam und ich habe dann... Sonst war niemand im Zimmer? Nein, wir waren alleine. Mhm. Aber da passiert es auch noch nicht. Das ist nur ganz kurze Vorgeschichte. Mhm. Also ich bin dann nach... saß eine Dreiviertelstunde bei ihr und das hat mich total ausgelaugt. Und ich bin dann irgendwann raus und in dem Moment ist die Schwester auf mich zu und wollte halt mit mir ein Gespräch darüber führen. Und es stellte sich so ein bisschen heraus, dass die Frau ziemlich stark auf Sterbebegleitung aus war. Also eine Sterbebegleitung. Und sie meinte halt, sie wollte mich halt irgendwie dazu führen, wie ich eben meiner Großmutter das Sterben erleichtern könnte und sowas. Und meinte, sie wollte mir etwas zeigen und nahm mich praktisch am Arm und führte mich in das Zimmer zurück. Mhm. Und dann stand sie halt neben dem Bett meiner Großmutter und ich stand so am Kopfende und sie sagte zu mir, ich solle die Füße, die Zehen auf eine bestimmte Art und Weise anfassen. Von der Großmutter? Von meiner Großmutter. Mhm. Und sie sagte halt, das wäre irgendwie der Griff der Verwandten, hat sie das genannt. Das ist in irgendeiner Religion oder sowas, wird das wohl so irgendwie, hat das eine Bedeutung, keine Ahnung. Mhm. Und sie meinte, könnte man halt sterben, denn wenn sie denn bereit sind, den Übertritt ins Jenseits erleichtern. Mhm. Und ich war komplett verdattert. Also ich wusste überhaupt nicht, was ich jetzt machen oder tun oder denken sollte. Und ich habe einfach nur angefasst. Mhm. Eine merkwürdige Situation auch. Auf jeden Fall. Mhm, ja. Auf jeden Fall. Also ich war wirklich, also im Nachhinein hat es mich auch geärgert. Weil die Großmutter in dem Moment, hat die Augen auf, hat die das mitbekommen, dass du ihr an die Füße gefasst hast? Also zuerst lag sie da eben mit geschlossenen Augen. Mhm. Also meine Großmutter ist sowieso fast blind, also aber sie lag halt da mit geschlossenen Augen. Mhm. Aber in dem Moment machte sie die Augen auf. Mhm. Und nach wirklich so ein paar Sekunden nur meinte sie auf einmal, dass da ein Engel kommen würde. Also dass da mehrere sogar. Also es wären mehrere Engel würden kommen. Sie hat nicht gesagt, wie viele, aber es wären mehrere. Mhm. Und besonders einer würde halt mit ihr reden. Mhm. Und diese Schwester fragte sie dann immer, wer denn da sei und wie die aussehen und was sie sagen. Meine Großmutter meinte halt, dass dieser eine, der halt mit ihr reden würde, der sei ganz in Lila gekleidet. Woraufhin die Schwester dann meinte, das sei der Erzengel Michael. Weiß ich jetzt nicht. Und er würde sie halt auffordern, mit ihr zu kommen. Währenddessen standst du, ich stelle es mir gerade vor, ich stand die ganze Zeit am Bett und hast die Zehen gehalten. Und ich war nur am Heulen. Also die ganze Situation hatte mich komplett überfordert. Ja, ist ja auch wahnsinnig emotional. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also mir liefen die Tränen irgendwie nur runter und ich musste so ein Schluchzen unterdrücken und ich kriegte das halt mit, wie diese Schwester meine Großmutter so ein bisschen dazu befragte. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, was sie noch fragte. Es ging und dauerte auch nicht so lange, also 5 Minuten oder sowas vielleicht. Und dann irgendwann fragte die Schwester sie halt, ob sie denn mitgehen wollte. Mhm. Und dann meinte meine Großmutter, nein, sie wollte noch nicht gehen. Und dann sind die Engel auch wieder gegangen. Hat die Großmutter erzählt. Ja, genau. Mhm. Sie sagte, sie will nicht gehen. Mhm. Und dann fragte die Schwester, ja, was machen Sie denn jetzt? Und dann sagte sie, ja, die gehen jetzt wieder. Mhm. Und dann sagte halt die Schwester zu mir, ich sollte die Hände wegnehmen von den Zähnen. Und ich habe dann halt losgelassen. Mhm. Und, Das war dieses Vorkommnis, oder? Das war dieses Erlebnis, mhm, ja. Mhm. Das Ding war, dass meine Großmutter dann tatsächlich nicht gestorben ist. Also sie lebt auch heute noch. Ach. Also sie lebt inzwischen seit 11 Jahren mit Alzheimer, was ja schon sehr selten ist. Und das, obwohl sie damals... Wie viele Jahre liegt das zurück? Ja, so 5 Jahre ungefähr. 5 Jahre? Und sie lag da quasi im Sterben? Ja, genau. Also, ach, das ist ja sonderbar. Sie sollte auch schon wirklich seit Ewigkeiten, also es war damals schon so, dass sie nicht mehr operiert werden würde. Sie hatte einen Herzinfarkt hinter sich und generell war alles Mögliche bei ihr. Also es hieß halt, innerhalb eines Dreivierteljahres würde sie einen weiteren Herzinfarkt bekommen und den würde sie halt nicht überleben. Sie wollten halt mit Morphium und so alles dann ruhig stellen, dass sie bloß keine Schmerzen hat. Aber sie hat überlebt und sie lebt heute. Ja, sie ist dann nach ein paar Tagen, hat sie sich wunderbarerweise wieder erholt. Wahnsinn. Und lebt auch heute noch, aber wie gesagt, sie ist heute... Heute lebt sie nur noch in ihrer eigenen Welt. Also man kann gar nicht mehr richtig mit ihr reden. Oder? Das hast du gerade so im Nebensatz gesagt, dass du dich ärgerst, dass du das gemacht hast. Ja. Warum? Also ich hatte damals das Gefühl, ich habe das ja vorhin schon so leicht angedeutet, dass diese Schwester wirklich so darauf aus war, ihre Begeisterung für Sterbebegleitung an irgendjemanden auszulassen. Mhm. Und hat dich instrumentalisiert. Hat mich irgendwie ausgenutzt und hat mich einfach so mitgezerrt, ohne mir wirklich zu sagen, was sie eigentlich von mir will. Mhm. Und ich wusste gar nicht, was ich da mache. Ja, finde ich auch, muss ich auch wirklich sagen, dass ich das auch unverantwortlich finde. Ja. Du bist ein junger Mann von 25 damals gewesen. Ja. Und in so einer, das ist ja eine Extremsituation. Ja. Du kommst in das Sterbezimmer deiner Großmutter. Man vermutete, dass sie im Sterben liegt. Ja. Und dann so Sachen zu machen, finde ich auch eher, also gelinde gesagt, sehr merkwürdig. Sie ist auch später, also ich weiß, dass sie später zunächst dann irgendwann auf Nachtschicht versetzt wurde und nicht mehr irgendwie tagsüber da sein durfte. Und nachher ist sie dann irgendwie ganz darauf ausgeflogen. Also da waren wohl noch andere Vorkommnisse mit der Frau, ich weiß das nicht mehr genau. Hast du das deiner Mutter, deinen Eltern erzählt? Ich habe ihnen davon erzählt, weil ich eben auch nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Mhm. Meine Mutter war ein bisschen verwirrt, mein Onkel war halt richtig sauer und hat sich dann eben auch dagegen gestellt und hat dann auch damit dafür gesorgt, also richtig gegen die Frau vorgegangen ist er. Mhm. Also meine Mutter war einfach nur verwirrt und wusste nicht, was sie damit anfangen sollte. Das Ding ist nämlich, dass meine Großmutter zwar immer gläubig war, aber also erstmal sind wir Protestanten eigentlich, also mit so diese ganze katholische Engelmystizismus ist da nicht so wirklich viel. Und richtig engelgläubig war sie auch nie richtig. Und das macht es halt noch doppelt, also sonst könnte ich mir das immer noch irgendwie erklären, was weiß ich, dass ich irgendwas im Gehirn halt was ich jetzt, oder so. Ja, was, die Frage ist jetzt für mich auch, was glaubst du? Was glaubst du? Hat sie fantasiert? Ich weiß es nicht. Ich habe mich damit eine Zeit lang auseinandergesetzt. Ich sehe mich selbst halt als Agnostiker und ich habe mir irgendwie gesagt, wenn es ein Erlebnis gibt, das mir das beweisen müsste, dass es da was gibt, dann müsste es eigentlich dieses Erlebnis sein. Aber irgendwie bringt das mich noch nicht so ganz rüber. Also ich habe so ein bisschen, ich gebe es so, irgendwann habe ich es als Kuriosum abgetan. Es hätte ja auch sein können, dass es ich halte alles für möglich, aber ich weiß nicht, was ist. Ja. Ne? So kann man es ja übersetzen. Dass du sagst, das war jetzt eine spirituelle Erfahrung, die mich zu einem wie auch immer gearteten Glauben führen könnte. Ja. So ist es nicht. Nee, und es wundert mich selbst, dass es nicht so ist. Also ich muss, das ist halt das, was mich wirklich wundert, dass es mich nicht stark... Vielleicht auch deshalb, Lutz, weil man dir das aufgezwungen hat quasi. Ne? Wenn das irgendwie anders gelaufen wäre, wäre es vielleicht noch, wäre es anders zu bewerten gewesen. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die Geschichte als Hokuspokus abtue oder so etwas. Also ich nehme das schon ernst und ich... will auch jetzt nicht sagen, dass meine Großmutter da einfach nur halluziniert hat, weil dafür ist eigentlich ihre Situation einfach zu seltsam. Nur trotzdem kann ich mich da noch nicht zu einem endgültigen Urteil zu durchringen, was das denn genau bedeutet. Sicherlich ist es aber ein Erlebnis für dich, was du zeitlebens im Gedächtnis behalten wirst. Auf jeden Fall. Und es ist auch irgendwie etwas, was mich irgendwie auch stark mit meiner Großmutter verbindet. Glaube ich, ja, das glaube ich auch, ja. Die Großmutter war ja in zu der Zeit schon doch noch relativ ansprechbar. Ne? So wie Ein wenig. Man konnte sie auf Erlebnisse aus der Vergangenheit ansprechen. Achso, du konntest aber nicht im Nachhinein auf dieses Erlebnis hier ansprechen. Nein, das konnte ich nicht. Das wusste sie nicht. Das war dann auch, also sie hat, die Gegenwart existierte praktisch nicht mehr richtig. Also sie war da schon immer in der Vergangenheit und sie sah sich eigentlich schon hauptsächlich immer als kleines Kind. Ja. Und was gerade ein Tag vorher war oder so, das wusste sie dann schon immer nicht mehr. Also darüber konnte ich nicht mit ihr reden. Wenn es sich jetzt in Zukunft entwickeln sollte, dass es deiner Großmutter wieder sehr schlecht geht und dass es wirklich dann sehr ernst wird, dass sie sterben wird, würdest du sowas nochmal machen? Ich, also realistisch gesehen glaube ich, dass es momentan nicht möglich ist, da ich einfach wesentlich weiter weg wohne inzwischen. Mhm. Ich glaube aber, einerseits würde es mich reizen, das zu machen. Aber auf der anderen Seite hätte ich das Gefühl, ich würde jetzt Experiment missbrauchen. Ja, ich habe auch gerade einen großen Widerstand in mir. Ja. Man weiß ja gar nicht, ob der Sterbende das will. Genau, das ist es halt. Das war auch immer der Gedanke, den ich danach hatte. Letztendlich, ich hätte meine Großmutter damit umgebracht, so blöd das klingt. Mhm. Ja, man weiß ja gar nicht, was in einer solchen wahnsinnigen Situation des Sterbeprozesses in einem Menschen vorgeht. Vielleicht will man da ganz einfach nicht an die Füße gefasst bekommen. Ja, genau. So, das war auch das, wo ich mich wirklich überwinden musste, weil gerade so an die Füße packen, finde ich persönlich immer unangenehm. Mhm, und dass ich dann meiner Großmutter an die Zehen fassen sollte, da musste ich mich echt einen Moment überwinden, als ich das machen sollte. Aber wie gesagt, ich war da einfach so verdattert, dass ich alles mit mir mache. Ja klar, wenn die dich da so hingeführt, ist das ja völlig klar. Lieber Lutz, ich danke dir auch sehr, dass du angerufen hast. Das war eine interessante Geschichte. Bitte, gern geschehen. Wünsche dir alles Gute. Danke, gleichfalls. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Der sechste Sinn. Der sechste Sinn. Verena, 21, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Verena. Hast du auch etwas Übersinnliches schon erlebt? Ja, genau. Und zwar meine Mutter hat, als ich 6 war, einen Voodoo-Zauber ausgeführt. Ein Voodoo-Zauber, du lieber Himmel. Ja, genau. Ja, die hat sich mit schwarzer Magie beschäftigt, als mein Vater sehr tyrannisch war und uns also sehr unterdrückt hat, und er war einfach ein grausamer Mensch. Mhm. Der hat also auch 3-mal meinen Hund vergiftet. Das hat er zum Glück überlebt. Und daraufhin hat meine Mutter dann diesen Voodoo-Zauber ausgeführt. Man kann sich das wirklich so vorstellen, wie man das vielleicht schon mal in einem Film gesehen hat. Hat sie jemanden geholt, der das kann, oder hat sie sich das angelesen? Der hat sich das angelesen, und sie hatte auch eine Bekannte, die sich damit schon mal beschäftigt hat. Mhm. Und dann hat sie sich also wirklich so ein Wachspüppchen gebastelt, hat dann da Fingernägel und Haare von meinem Vater reingetan und hat das dann auch in einer stimmungsvollen Umgebung gemacht, ne, Kerzen angemacht, und ich war dabei. Sie hat mich dann aber, als sie angefangen hat, aus dem Raum geschickt, und sie sagte, sie müsste sich dann also wirklich darauf konzentrieren. Aber immerhin, du warst 6 Jahre alt und du hast den Anfang von dieser Zeremonie mitbekommen. Ja, das habe ich mitbekommen. Und du hast auch schon kapiert, dass es irgendwas geht, darum geht, dem Vater zu schaden. Ich habe natürlich gefragt, was machst du da? Sie stand am Herd und hat da in Kochtöpfen mit Wachs rumgespielt. Ich habe gesagt, was machst du da? Mhm. Und da sagte sie so, der Papa ist böse und ich werde dem jetzt mal wehtun. Und das kann man so machen. Mhm. Ja, ich habe das erst nicht verstanden, was sie da wirklich mit meinte, natürlich erst später, ein paar Jahre. Was hat sie genau gemacht und was ist geschehen dann? Ja, sie hat dann also dieses Wachspüppchen geformt, wie gesagt, und hat dann eine Nadel genommen. Das hat sie mir später alles erzählt, was sie dann genau gemacht hat, und hat diese genau in den Kopf gestochen. Eine Nadel. Wie groß war dieses? Ein Wachspüppchen, ne? Ja. Wie groß war das? Ja, so etwa 15 Zentimeter. Ach so ganz klein. Ja, war ganz klein. Geformt wie so ein Männchen, ein kleines Wesen geformt. Mhm, richtig. Und in diese Wachspüppchen hat sie Fingernägel von deinem Vater getan? Ja, Fingernägel und Haare. Und Haare. Und dann hat sie eine Nadel in den Kopf gestochen. Ja, genau. Das hat sie dir hinterher erzählt, oder woher weißt du das? Das hat sie mir hinterher erzählt. Hinterher heißt das noch, als du da 6 Jahre alt warst? Nein, oder viel später? Nein, da war ich 14 oder so, als sie mir das endlich mal erzählt hat. Ah ja, was ist denn dann geschehen danach? Ja, danach ist erstmal nichts passiert. Wir haben dann, also sie hat dann sehr gespannt gewartet, und 2 Stunden später kam dann wirklich ein Anruf aus dem Krankenhaus. Mein Vater war auf Arbeit gewesen und ihm ist da tatsächlich eine Marmorplatte auf den Kopf gefallen. Hm. Ja, keine 2 Stunden später. Wie schwer war er verletzt? Ja, er hatte einen Schädelbruch und hat auch erstmal im Krankenhaus gelegen, eine ganze Zeit lang. Aber er hat es nie erfahren, dass seine Mutter dahinter steckte. Ja, ich konnte das auch erst gar nicht glauben. Das war für mich eher ein Zufall. Heute auch noch? Heute nicht mehr, nämlich ich habe es 10 Jahre später selber gemacht, also als ich fast 16 war, und diesmal war das dann gegen den Ex-Freund von meiner Mutter. Mhm. Bei dem haben wir 4 Jahre lang gelebt, und der hat uns also auch wirklich tyrannisiert. Es war wirklich schrecklich, dass Der war einfach krank im Kopf, dieser Mensch. Und was hast du da gemacht? Ja, ich habe das dann genauso gemacht, wie meine Mutter mir das also erzählt hat und wie ich das auch noch selber gesehen hatte damals. Mhm. Ich habe also auch ein Püppchen gemacht aus Wachs. Mhm. Und habe dann aus dem Badezimmer von der Bürste Haare genommen von ihm. Habe ich dann also auch versucht, selber wirklich in Trance zu versetzen. Und habe die ganze Zeit ganz feste immer gedacht und vor mich hingemurmelt, bitte lass den heute nicht nach Hause kommen, lass den nicht nach Hause kommen. Mhm. Ja, weil es war ein großer Streit gewesen an diesem Tag. Mhm. Und er meinte, ja, warte mal, bis ich heute Abend nach Hause komme. Mhm. Dann kannst du was erleben, dann geht's hier richtig los. Aber du hast nur diesen Satz immer gesagt, oder hast du auch irgendeine Nadel wieder reingesteckt in das Püppchen? Ja, ich habe auch eine Nadel genommen. Und erst wollte ich sie mitten ins Herz, also in die Herzgegend stecken. Aber dann habe ich gedacht, okay, falls das doch funktioniert, was ich... Ich habe natürlich fest daran geglaubt in diesem Moment, aber hinterher dachte ich, okay, das kann vielleicht doch nicht funktioniert haben. Mhm. Ja, dann habe ich es also in die Schulter gesteckt. Mhm. Und ja, wir haben dann den ganzen Tag nichts von ihm gehört. Und ich hatte das direkt danach auch wieder vergessen. Mhm. Das hatte meine Mutter auch gesagt, wenn du das gemacht hast, musst du da nicht mehr dran denken und das dann direkt beiseite packen. Mhm. Ja, und spätabends um 9 Uhr kam dann der beste Freund von ihm bei uns vorbei und meinte, ja, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, er lebt noch. Die schlechte, er hatte einen Autounfall und liegt im Krankenhaus. Ja, da habe ich erst gedacht, oh nein, ich bin schuld. Mhm. Ich habe den Unfall verursacht. Mhm. Ja, und es stellte sich raus, er hatte dann einen doppelten Schlüsselbeinbruch. Also es war wirklich genau in der Gegend, ja. Das sind ja Geschichten, die du erzählst, Verena, du lieber Himmel. Ja, da habe ich geschluckt. Mhm. Das habe ich dann auch meiner Mutter erzählt. Die hat gesagt, was hast du da gemacht? Wie kannst du dich nur mit sowas auseinandersetzen? Ich habe dir immer gesagt, das ist ganz schlecht. Ja, schwarze Magie kommt immer auf einen zurück. Mhm. Achso, ja. Dann hat die Mutter das auch schon sehr kritisch gesehen, was sie da gemacht hat früher. Ja, genau. Ihr geht es also seitdem auch ziemlich schlecht. Wir hatten sehr viel Pech gehabt, finanziell und alles Mögliche. Wie alt warst du, als du das gemacht hast? Du bist jetzt 21? Ich war fast 16. 16. Hast du seitdem nochmal sowas gemacht? Nein, seitdem nicht mehr. Dieses Püppchen, nachdem du diese Nadel da in die Schulter reingesteckt hast. Du sagst, man soll die Sachen dann zur Seite legen und nicht mehr dran denken. Was macht man mit diesem Püppchen? Liegt das dann irgendwo in der Schublade? Oder? Ja, also ich habe das in Seidenpapier eingeschlagen und in einen Schuhkarton in meinem Schrank gelegt. Liegt es da heute noch? Nein, das habe ich dann zerstört. Mhm. Man muss das dann also auch erstmal ruhen lassen und das sollte dann auch geschehen. Man durfte einfach nicht in diesem Moment das wieder so aufkommen lassen, dass das wieder eine neue Zeremonie gibt und dass er dann vielleicht ganz zerstört wird. Ne? Du weißt viele Details. Woher weißt du das alles? Ich habe mir auch Bücher besorgt und ich wollte das genauer wissen, was meine Mutter damals gemacht hat, nachdem sie mir das dann erzählt hat, als ich so 14 war. Und da habe ich das so erfahren. Mhm. Mir geht gerade so durch den Kopf, wenn es so einfach wäre, hätten die Menschen doch sich von schlimmen Tyrannen auf dieser Erde auf diese Art und Weise befreien können. Hitler, Stalin. Ja, das denke ich auch. Also ich weiß es bis heute nicht, ob es Zufall war, wirklich. Ja gut, ich weiß, dass er an diesem Tag auch sehr viele Gedanken im Kopf hatte und Stress und wahrscheinlich ist ihm da einfach deswegen so viel im Kopf rumgegangen und er hat dann das Auto nicht mehr steuern können. Ne? Also es kann natürlich sein, dass es zweimal wirklich ein Zufall war. Beim ersten Mal auf jeden Fall, als du es gerade erzählt hast mit der Platte. Beim zweiten Mal wird man schon so ein bisschen skeptischer, ob das möglich ist. Zwei so Zufälle hintereinander und dann gerade auch noch Schlüsselbein gebrochen, wo du das Ding da in die Schulter reingerammt hast, die Nadel. Aber es ist schon ein bisschen gruselig. Ja, das ist es auch. Deine Mutter sagt, schwarze Magie, und das wäre dann ja schwarze Magie, schlägt immer auf den Ausführenden zurück. Genau. Das bedeutet, dass derjenige ein schlechtes Leben hat. Ja. Und schlechte Energien abbekommt. Mhm. Wie ist es bei dir? Spürst du das auch? Ja, mir ist es auch sehr schlecht gegangen in der letzten Zeit, also in den ganzen letzten Jahren. Mhm. Wie lange braucht man denn, um das abzuarbeiten? Ja, also mittlerweile seit diesem Jahr ist endlich so, dass ich sagen kann, jetzt beginnt mein Leben und jetzt ist endlich kein Stress mehr da. Mhm. Jetzt kann ich auch meine Probleme angehen und langsam alles aufarbeiten, was früher war. Also entweder ist es Hokuspokus oder es ist auch eine Art von Begabung, so wie Sonja am Anfang das erzählt hat, im positiven Sinne, die du hast und deine Mutter offensichtlich auch im negativen Sinne. Ich weiß es nicht. Also es klingt schon sehr, sehr beeindruckend, was du. Ja, ich bin mir auch selber nicht sicher. Am besten lässt wirklich zeitlebens die Finger von solchen Sachen. Oh ja, auf jeden Fall. Egal, ob das jetzt Voodoo ist oder wie man immer das nennen mag, es tut deiner Psyche nicht gut. Mhm. Das ist, glaube ich, das Ausschlaggebende. Ja, das habe ich gemerkt. Mhm. Danke dir für deinen Anruf, Verena. Ja. Und auf dass du dich noch besser erholst und ja, lass den Kram sein, glaube ich. Ist das Beste. Alles Gute. Könnte ich noch ein Autogramm haben? Sehr gerne. Du legst auf, wir rufen dich an wegen der Anschrift. Okay. Tschüss. Okay. Und hier ist die Barbara. Barbara ist 51. Guten Morgen. Grüß dich, Domian. Barbara, schön. Barbara. Und ich habe jetzt so mitverfolgt, was da für Menschen waren. Und ich muss da auch zustimmen. Also das ist sehr gefährlich, die Sachen alle. Und ich bin natürlich sehr kritisch mit den Dingen, habe selbst sehr viel erlebt. Also ja, 1984 ein Nahtodserlebnis, auf das möchte ich jetzt nicht hinaus. Mhm. Viele Dinge eben, aber ich wollte irgendwann einmal wissen, warum ist es so, warum, sagen wir mal, habe ich immer wieder solche Schwierigkeiten oder auch meine Familie solche Schwierigkeiten, was ist die Ursache? Was meinst du mit Schwierigkeiten? Ich bin, Schwierigkeiten, also ich habe, sagen wir mal, ich war 11 Tage auf der Intensiv und 3,5 Minuten klinisch tot, dann hatte ich eine Krebserkrankung. Dann hatte ich 3 schwere Unfälle. Ich meine, einer war ganz schlimm. Und immer bin ich an sich. Ich sage immer mal, wenn der Schutzengel nicht da gewesen wäre, wer weiß, was dann gekommen wäre. Ja. Also über was unterhalten wir uns? Ja. Über einen Engel? Nee, wir unterhalten uns. Ich habe mittlerweile die Sache näher betrachtet und habe eine Ausbildung gemacht. Mhm. Und zwar als Rückführungstherapeutin. Rückführungstherapeutin, das besteht darin, dass weder Therapeut noch Klient an frühere Leben glauben müssen. Ja? Sie müssen glauben. Sie müssen nicht glauben. Müssen nicht glauben. Nein, weil es ist ja eben beweisbar. Es nützt ja nichts, wenn jetzt ich, sagen wir mal, ich bin auch hellsichtig und sag dir was, dann kannst du das sagen, ja, wo weiß ich das her? Es ist doch viel das Bessere. Du siehst es selbst, du kannst es nachvollziehen, du kannst es erkennen. Okay, das so. Ist das Thema. So, das ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Rückführung in andere Leben. Oder? Das heißt, oder? Oder man kann auch sagen, ich habe einen Mann gehabt, der hat sein Kind sein erlebt mit 3, ja, wo da die Mutter an ihm zu schaffen machte. Der hat immer so mit den Frauen einen Hass gehabt. Auch da ist es möglich. Oder also, in die pränatale Phase oder eben in rückwirkende Leben. Aber eben dann auch vor in die Zeit vor der Zeugung. Genau. Also immer wenn da ein Problem ist, immer wenn da, sagen wir mal, eine Krankheit ist, auch immer dann, wenn Menschen bei Ärzten waren oder Psychotherapeuten mehr weiterkommen, wie ich es bei dir oft in der Sendung vernahm, da denke ich, da wären wichtige Aufschlüsse, da könnte man Heilungsprozesse entstehen lassen. Okay, ist das so eine Art Hypnose, in die du die Leute versetzt? Ich habe eine Hypnoseausbildung gemacht, aber das benutze ich nur in wirklich, wenn es jemand möchte. Wie machst du das? Wie führst du die Leute zurück? Also ich mache eine entspannende Übung, in der ich ihm eine Geschichte erzähle und damit die linke Gehirnhälfte das rationale Denken ein bisschen abschalten tut, ja. Und dann sage ich, naja, schau mal, wie du über die Türschwelle trittst, mit welchem Schlüssel steckst du den Schlüssel ins Schloss und so weiter. Ich gebe dauernd was vor, dass ich immer dieses visualisieren möchte. Habe ich jetzt nicht richtig kapiert, aber egal, ich stelle mir vor, ich liege jetzt da und ich sage zu dir, liebe Barbara, führe mich erstmal zurück in mein letztes Leben. Dann sage ich zu dir, jetzt kommst du über eine Wiese und dann gehst du in die Wiese hinein, die Vögel zwitschern, die Sonne scheint, es ist ein wunderbarer Tag und da siehst du Blumen und du kniest da nieder und da blickst du eine Blume, du kannst sie fühlen und wenn sie riecht, kannst du an ihr riechen. Sag mir doch, was für eine Blume siehst du, Domian? Ein Gänseblümchen. Ja, eben, so geht das. Und dann frage ich weiter und weiter. Ja. Und dann sage ich, jetzt gehen wir dann in das rückwärende Leben, wo die Ursache für dein Beziehungsproblem zu finden ist. Und es wird jetzt gleich bis 3 gezählt. Dann ist dieses Tor offen. Vorher lasse ich die Beziehung. Wenn ich das Tor gar nicht sehe? Ja. Ja, was dann? Dann sage ich, bist du denn blind oder siehst du nichts? Ja, ich frage so lang, bis die Menschen es... Dann sage ich, ich sehe kein Tor. Ja? Ja, was dann? Warum siehst du kein Tor? Ja, weil da vielleicht gar keins ist. Bitte? Weil da vielleicht gar keins ist. Vielleicht ist da nur eine Wiese. Erzähl mir mal. Schau mal auf deine Füße. Was hast du an den Füßen an? Oder geh mal mit deinen Händen, fühl mal über den Brustkorb, über deine Haare, über dein Gesicht. Okay. Ja, also wenn wir nicht weiterkommen. Diese Dinge. Also, und wenn das... Es gibt auch Menschen, die können es nicht, weil die Zeit nicht richtig ist, weil dieses Problem noch nicht gelüftet werden darf. Hm. Das ist die Frage. Warum ertrinkt ein 2-jähriger Bub und warum hat jemand mit 40 dies und das? Wie viel Leben hat ein Mensch, deiner Auffassung nach? Das weiß ich nicht. Weißt du, wie viel, eine Erfahrungsgruppe. Also jeder Mensch hat immer so auf die Erde zu kommen, wenn er jetzt verursacht etwas, dann möchte die Seele es wieder gut machen. Wenn jetzt wir zwei reden und ich komme morgen zu dir und bring dir 40 Kisten Wein, dann hast du ein schlechtes Gewissen und möchtest mir auch was geben. Ja? Nö, freue ich mich erst. Ja, aber im Schlechten ist es auch so, ja. Also das ist Was war dein letztes Leben? Also mein allerschwierigstes Leben war, also ich muss mal so sagen, mir hat mal beinahe mein Mann zu Tode gefahren. Und das war für mich natürlich furchtbar. Also es wäre fast, ich war nicht dabei, aber die Menschen haben mir es erzählt. In welcher Zeit hast du da gelebt? Also ich habe gelebt, ich war sehr dominant in England. Und dieser Mann, wo das verursacht hat, also es ist nicht gelungen, mit dem habe ich, also mit meinem Lehrer habe ich das aufgelöst, die Rückführung gemacht und habe auch diesen Mann gesehen, den ich sehr wüst behandelt habe, ja, dem ich Salzsäure ins Gesicht geschüttet habe damals. Barbara. Und ich habe mir natürlich auch mit kochender Milch mich verbrannt als junges Mädchen und die Haut wurde damals weggeätzt. Ja, und habe Wunden, also praktisch wie Säure, ja, da hat man oft erzählt, meine Großmutter, das war so schlimm und so. Und dieser Mann hat heute im jetzigen Leben ein ganz entstelltes Gesicht, ja, also richtig vernarbt. Hm. Das ist also für mich etwas, wo schlimm war. Also auf jeden Fall, es geht ja nicht darum, ob ich das und dies getan habe oder ob ich Kaiser von China war. Es geht darum, das Gesetz der Liebe und der Achtung und der Verzeihensarbeit ist dort auszusöhnen und diesem Mann zu verzeihen, damals wie heute. Okay, so, jetzt kann man natürlich sagen, die Barbara, die glaubt das so für sich und die hat das so in ihrer Fantasie. Ich glaube davon kein Wort. Aha. Nee, könnte man ja sagen. Ja. Ja, ne? Was entgegnest du den Menschen? Ja, also ich sage, wartet ab, was da geschieht. Ich war auch sehr kritisch, habe die Rückführung gemacht, habe das aufgelöst. Ja. Als ich nach Hause kam von Wien, hätte ich ja solle zum Gerichtsprozess wegen Totschlag und ich habe richtig gebammelt. Es wurde alles ohne mich. Ich musste nicht zum Prozess. Der Mann wurde verurteilt. Der Mann wohnt mittlerweile im anderen Bundesland. Ja, das habe ich nie mehr gesehen. Das führt jetzt zu weit mit dem Prozess. Da haben wir jetzt gar nicht. Es ist egal. Es ist geklärt für mich. Ja. Und es ist alles so, sagen wir mal, in Harmonie und wieder gut verlaufen. Gut, dann sagen wir doch ganz einfach mal, einigen wir uns darauf, dass das schon so deine Lebensart ist und eine Linie ist, die du für dein Leben gefunden hast. Oder aber auch, dass es, sagen wir mal, in Amerika eine anerkannte Studie ist, die beweisbar ist, also auch hier vielen Fällen. Ja, das ist immer sehr schwierig. Solche Sachen, das kann man natürlich letztendlich nicht wirklich wissenschaftlich begründen. Kann man. Das wurde dann unterhalten wir uns über den Begriff der Wissenschaft. Also ich kann nur das sagen, was ich weiß. Ich hatte kürzlich eine Klientin, sie ist selber Physiotherapeutin, sie ist eine sehr gute. Sie hat mit ihren 32 Jahren 2 Bandscheibenvorfälle erlitten. Es gibt natürlich immer 1000 Beispiele. Tausend. Ich bezweifle deine Wahrheit für dich überhaupt nicht an. Dass man das vielleicht auch ganz anders sehen kann, muss man dann auch akzeptieren. Ja, sicher. Ne? Und dass man das vielleicht auch nicht... Genau, ganz genau. Es ist ein Modul. Aber ich finde auf jeden Fall nett, dass du angerufen hast. Und das ist ein interessanter Aspekt natürlich auch für dieses Thema heute Nacht hier bei uns. Bedanke mich recht herzlich und wünsche dir alles Gute. Und ebenso alles Liebe. Dankeschön. Hör mal, ich möchte dich doch für meine Kinder... für meine Kinder ein Autogramm. Sehr gerne, Barbara. Da legst du auf und wir rufen dich nochmal an. Danke. Tschüss. Alles Liebe. Tschüss. So, von der Rückführung zu Angelika. Und Angelika ist 54. Guten Morgen. Hallo, Domian. Angelika, warum hast du zu dem Thema angerufen? Ich habe eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Mhm. Und zwar habe ich 1988 meine verstorbene Schwiegermutter gesehen. Wo? Und zwar war das 3 Tage nach ihrem Tod. Mhm. Ich hatte sie vorher 4 Jahre gepflegt. Sie ist am Schlaganfall, hat einen Schlaganfall gehabt, ist dann später gestorben und hat auch ziemlich gelitten. Und ich habe mir immer wieder Sorgen um sie gemacht. Mhm. Also sehr enorm viel Sorgen. Mhm. Ne? Und jetzt ist es so, als sie gestorben ist, als ich die Nachricht bekam aus dem Krankenhaus, bekam ich plötzlich einen starken Herzkrampf. Mhm. Ich konnte nichts mehr. Ich konnte mich nicht mehr rühren. Ich konnte gar nichts mehr. Mhm. Dann wurde der Arzt geholt. Mhm. Mein Mann ist dann zum Krankenhaus gefahren. Und ich konnte es ja nicht mehr. Mhm. Ne? Mhm. Und dann wurde ich 3 Tage also mit Spritzen behandelt und so, damit es mir einigermaßen wieder besser geht, weil ich unbedingt auch zur Beerdigung wollte. Ja. So. Und dann bin ich nach 3 Tagen habe ich eigentlich eine gute Nacht gehabt, wo ich auch wirklich gut schlafen konnte und bin geweckt worden. Mhm. Und habe dann zwischen dem Ehebett habe ich meine verstorbene Schwiegermutter vor mir gesehen. Die hat gelächelt. Zwischen dem Ehebett, also vor dem Ehebett. Vor dem Ehebett. Mein Mann war fest am Schlafen und ich bin wach geworden, dadurch, dass ich gemerkt habe, dass er irgendwas ist. Mhm. Und dann habe ich sie gesehen. Sie hat gelächelt, sie winkte mir ganz langsam so zu und verschwand. Ja? Mhm. Und als ich sie gesehen habe, war sie transparent. Und sie ist mit 74 Jahren gestorben. Mhm. Und die hat unwahrscheinlich gelitten. Mhm. Ja? Das konnte man auch im Gesicht noch sehen, als man sie später sah. Ne? Im Leichenschauer. Mhm. Und die sah plötzlich aus, als wenn die 30 Jahre jünger ist. Mhm. Kann das ganz glatt. Kann das nicht vielleicht auch eine Vision von dir gewesen sein? Du hast die Frau sehr gemocht. Und nein, das war keine Vision. Und im Nachhinein, es ist ja noch nicht alles gewesen. Mhm. Ich bin dann aufgestanden. Mein Mann wollte ich erst wecken, habe ich gedacht, lass ihn schlafen, weil er auch viel mitgemacht hat. Dann bin ich in die Küche gegangen, habe mir zur Beruhigung erstmal eine geraucht und habe über das Ganze mal so ein bisschen nachgedacht. Mhm. Und habe dann versucht, wieder einzuschlafen, weil am nächsten Tag die Beerdigung war. Mhm. Ja, und da musste ich fit sein. Und da habe ich gedacht, du musst wieder einschlafen. Alles andere kannst du morgen weiter nachdenken. Mhm. Und dann bin ich wieder eingeschlafen. Mhm. Und in der gleichen Nacht bin ich wieder geweckt worden. Und da, als wenn jemand neben meinem Bett steht, die Hand über meine Augen führt, als wenn er so eine Gardine an der Seite schiebt. Mhm. Und ich konnte sehen, wie sie lebt und wo sie ist. Wo, ja? Wo war sie? Das war eine andere Welt zwar, aber es war trotzdem, sah die aus wie die irdische. Mhm. Also ich habe gesehen, wie sie eine Allee runterlief, wie sie lächelte wieder, ja, und einen ganzen Arm voller roter Rosen im Armtuch. Mhm. Ja, und neben diesem Bild habe ich noch ein anderes Bild gesehen, und zwar einen Tisch mit mehreren Stühlen, und da saßen auch Personen drauf. Mhm. Die waren alle transparent. Also so keine Falten im Gesicht, kein gar nichts, junge Menschen. Dieses Erlebnis. Das war wunderschön. Und ich bin dann, war das auf einmal vorbei. Mhm. Ja, und im Nachhinein habe ich das für mich so interpretiert, dass sie mich einfach nur beruhigen wollte. Mhm. Hat es dir geholfen? Mir hat es unwahrscheinlich geholfen. Ich habe mir nie wieder Sorgen um sie gemacht. Nie wieder. Und es war auch eine Hilfe für die Trauerbewältigung. Für mich auf jeden Fall. Mhm, und ich war auch gesund danach. Mhm, ich habe keine Spritzen mehr bekommen, ich habe gar nichts mehr bekommen. Das heißt, du bist dann in einer gelassenen Stimmung zur Beerdigung gegangen. Ich konnte andere trösten. Mhm. Ich war eigentlich wirklich eigentlich heiter. Ja. Nicht traurig. Ja, und du hattest eine sehr enge Beziehung zu deiner Schwiegermutter. Die kam dadurch eigentlich früher gar nicht so, aber die kam durch die Pflege. Mhm. Ich habe sie halt 4 Jahre gepflegt. Mhm. Sie hat bei mir im Haus gewohnt, weil sie sonst immer alleine war. Mhm. Ich habe sie zu mir geholt und zu meinem Mann. Und ich war immer diese Ansprechpartnerin. Mhm. Und ich habe sie gepflegt. Und das war nur eben immer die Sorge. Verstehe. Mhm. Weil sie, wenn sie im Krankenhaus wieder musste und so. Mhm. Ne? Angelika, meine Sendung ist gleich rum. Ich freue mich, dass du dein. Ja, aber ich bin sehr froh, dass du deine Geschichte noch sehr gut erzählen konntest. Ja. Freue mich darüber, dass du das so erlebt hast, und wünsche dir alles Gute, verabschiede mich von dir. Ja, tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, das war's für diese Nacht. Unser Thema, der sechste Sinn in der Technik, Volker Thake. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr ins Festival. Freie Themennacht, offene Runde. Bis morgen, tschüss.